Упражнение 27, страница 52. Wann studieren Sie? Wann fährst du nach Hause? Wo liegt dein Haus? Wie liest du Deutsch? Wie übersetzen Sie? Wo arbeitet Anna? Wer lernt gut? Was liegt dort?